Willkommen zu diesem Audiodossier, das den Artikel Kosten, Einsparungen und Wirksamkeit eines polizeilich geführten Vorverhaftungsumlenkungsprogramms zusammenfasst. Veröffentlicht im Journal für multidisziplinäre Studien zu Menschenrechten und Wissenschaft. Das Nomad Institute setzt sich stark für Open Science, menschliche Würde und den universellen Zugang zu Wissen ein. Deshalb wird die Studie unter einem Diamond Open Access Modell veröffentlicht, was sicherstellt, dass der vollständige Text und die Begleitmaterialien frei und dauerhaft zugänglich sind. Der vollständige Artikel, einschließlich seiner Methodik, statistischer Modelle und ergänzender Daten, ist über die offenen Repositorien des Nomad-Instituts abrufbar. Diese Studie trägt direkt zu globalen Zielen in den Bereichen Gesundheit, Ungleichheitsreduzierung und Institutionsstärkung bei. Ziel dieser Untersuchung war es, die Kosten, die Wirksamkeit und die potenziellen Kosteneinsparungen eines polizeilich geführten Präverhaftungsumlenkungsprogramms zu analysieren. Was ist Pre-Arrest-Diversion? Es erlaubt Polizisten, eine Verhaftung zu vermeiden und stattdessen sofort zur Behandlung zu verweisen. Anstatt ins Strafrechtssystem zu kommen, werden Betroffene direkt an spezialisierte Suchtbehandlungsanbieter vermittelt. Dieser Ansatz soll das Gemeinwohl verbessern und ermöglicht es Beamten, ihre Zeit effizienter einzusetzen. Dies ist entscheidend, da die USA weiterhin mit einer schweren Opioidkrise konfrontiert sind. Millionen leben mit Substanzgebrauchsstörungen, doch die Mehrheit erhält keine Behandlung. Als Reaktion darauf führte die Polizei von Tucson in Arizona ein strukturiertes Ablenkungsprogramm ein, um die Abhängigkeit von Verhaftungen zu reduzieren und die Sicherheit der Gemeinschaft zu verbessern. Die Studie begleitete 179 Personen. Manche wurden in Behandlung geschickt und andere wegen Drogendelikten festgenommen. Forscher führten nach 3 und 6 Monaten Nachuntersuchungen durch und nutzten mehrstufige lineare Wachstumsmodelle, um zeitliche Veränderungen zu untersuchen. Beim illegalen Drogenkonsum zeigten beide Gruppen eine Verbesserung. Personen, die von der Polizei umgeleitet wurden, erlebten jedoch stärkere Reduzierungen der Tage des Drogenkonsums. Nach 6 Monaten zeigten umgeleitete Personen deutlich weniger prognostizierte Tage des Drogenkonsums im Vergleich zu Personen, die unter ähnlichen Umständen verhaftet wurden. Bezüglich krimineller Aktivitäten reduzierten beide Ansätze die Wahrscheinlichkeit, Straftaten zu begehen oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Vorfall erneut verhaftet zu werden. Bei der psychischen Gesundheit nahmen Symptome schwerer Depressionen und Angstzustände in beiden Gruppen im Laufe der Zeit ab. Die Studie identifizierte auch Faktoren, die bessere Ergebnisse vorhersagen. Erstens, eine stärkere Behandlungsbereitschaft zum Zeitpunkt des Vorfalls führte zu weniger Tagen illegalen Drogenkonsums und deutlichen Rückgängen der Kriminalität. Zweitens, eine stabile Wohnsituation sagte bessere Ergebnisse stark voraus. Personen mit dauerhaftem Wohnraum berichteten deutlich weniger Tage Drogenkonsum und ein geringeres Maß an kriminellem Verhalten als Obdachlose. Hinsichtlich Kostenersparnis und betrieblicher Effizienz erforderten Umleitungen vor Festnahme deutlich weniger Beamtenzeit als Verhaftung. Dies führt zu direkten Einsparungen und einer effizienteren Zuweisung von Polizeikräften. Zudem verbrachten Personen, die zur Behandlung umgeleitet wurden, weniger Nächte in Haftanstalten, was zu erheblichen Kosteneinsparungen für das Justizsystem führte. Präventive Umleitungsprogramme bieten eine praktische, effektive und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Festnahmemaßnahmen. Die Autoren heben 3 wesentliche Komponenten für den Erfolg hervor. Erstens, eine authentische Zusammenarbeit zwischen Polizei, Behandlungsanbietern und Betroffenen. 2. Robuste Schulungen für Beamte, einschließlich Neurobiologie des Drogenkonsums, motivierender Gesprächsführung und Stigmareduzierung. Und 3. Operative Effizienz, die zeigt, dass Ablenkung schneller und ressourcenärmer sein kann als eine Verhaftung. Zusammenfassend ist die Diversion vor der Verhaftung effektiv, kosteneffizient und entspricht einem menschenzentrierten Ansatz für die öffentliche Sicherheit. Sie reduziert Drogenkonsum, senkt Kriminalität, verbessert psychische Gesundheitsindikatoren und verringert systemweite Kosten. Alle statistischen Modelle, Tabellen und methodischen Details sind im vollständigen Open-Access-Artikel zur unabhängigen Prüfung zugänglich. Vielen Dank, dass Sie dieses Audiodossier vom NOMAD Institute angehört haben. Um weitere Open-Access-Forschung und menschenrechtszentrierte wissenschaftliche Arbeit zu erkunden, besuchen Sie unsere Website und das Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science.